Hallo, guten Abend, mein Name ist Lutz Kerkling, ich bin von der Gruppe Basta aus Münster. Erstmal ganz vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren dieses Abends. Vielleicht ganz kurz zu unserer Gruppe. Wir haben die Gruppe Basta kurz nach Beginn des zapatistischen Aufstands gegründet in Münster. Wir waren alle schon aktiv in sozialen Bewegungen, in linken Bewegungen und fanden das einfach total interessant, dass nach dem angeblichen, so wurde das damals formuliert, dem angeblichen Ende der Geschichte, Fall der Mauer, Zusammenbruch des Realsozialismus, dass der Kapitalismus gesiegt hat und das beste Gesellschafts- und Wirtschaftssystem der Welt ist, und wir waren damit nicht einverstanden. Und fanden es sehr inspirierend, dass dann wenige Jahre danach, nämlich am 1. Januar 1994, die Zapatistas, die vermeintlich Schwächsten der Schwachen in Mittelamerika, gesagt haben, nö, es reicht uns, wir haben die Schnauze voll, wir sind nicht einverstanden, so wie Gesellschaft, Politik, Wirtschaft läuft. Wir machen einen Aufstand, wir sind es leid, seit Jahrhunderten ausgebeutet, unterdrückt, umgebracht zu werden. Wir sind es leid, dass die Natur zerstört wird. Wir sind es leid, dass die Frauen so krass unterdrückt werden. Und wir haben halt diesen Aufstand mit diesem Kampfslogan Ja basta, es reicht, halt begonnen. Und seitdem haben wir uns als Gruppe darüber informiert. Dann haben Leute von uns begonnen, dort als Menschenrechtsbeobachterinnen und Beobachter zu arbeiten, auf explizite Einladung der zapatistischen Bewegung. Es ging darum, sozusagen Augen und Ohren der Welt zu sein, weil der mexikanische Staat, Großgrundbesitzer, aber auch Handlanger von Konzernen, einfach linke Oppositionelle dort verfolgen, umbringen. Und diese Arbeit hat dann dazu geführt, dass wir eine richtig langjährige Beziehung zu dieser Bewegung bekommen haben, mit vielen, vielen anderen Kollektiven aus Deutschland, Europa und eigentlich von allen Kontinenten der Erde. Und was uns allerdings besonders gut gefallen hat an dieser linken Bewegung, weil die Frage ist ja, warum unterstütze ich eine linke Bewegung ganz weit weg, wo ich doch hier genauso viel Mist vor der Tür habe? Die Zapatistas haben von Anfang an gesagt, die größte Solidarität mit uns ist, wenn ihr vor Ort, wo ihr seid, gegen jede Art von Ausbeutung und Unterdrückung kämpft. Und das fanden wir unglaublich inspirierend. Das heißt, das kann Ausbeutung in der Beziehung sein, in der Familie, am Arbeitsplatz, an der Uni, auf der Straße, etc. Und sie haben halt explizit nicht gesagt, schickt uns möglichst viel Geld nach Mexiko, sondern kämpft überall. Lasst uns ein Netzwerk, ein horizontales, also ein gleichberechtigtes Netzwerk gründen, aufbauen, ohne Parteizentrale, ohne Avantgarde, ohne Zentralkomitee, sondern lasst uns ein Netzwerk aufbauen, was wirklich für Emanzipation in jeglicher Hinsicht kämpft. Und das hat uns sehr angefixt, kann man ruhig zugeben. Und deswegen ist halt jetzt eine über 20-jährige Beziehung zu dieser Bewegung entstanden. Ich soll auch schöne Grüße von meinen Compañeras und Compañeros von der Gruppe bestellen, aber heute war mal wieder ich dran, der den Vortrag macht, weil die anderen halt nicht keine Zeit haben. Genau. Und jetzt wundere ich mich gerade, dass das, was gerade geklappt hat, jetzt nicht klappt, aber weil es ist schon interessant, also dieser Aufstand am 1. Januar 1994 wurde wirklich von der Weltöffentlichkeit wahrgenommen. Es war wirklich auf den Titelseiten der Tageszeitung. Und ich möchte euch jetzt einen kurzen Ausschnitt aus der Tagesschau von Anfang Januar 1994 zeigen. In Südmexiko sind nach inoffiziellen Angaben bei den Kämpfen zwischen aufständischen Indios und der Armee mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Am Wochenende hatten die Rebellen in mehreren Städten Regierungsgebäude gestürmt. In Südmexiko herrscht nach heftigen Gefechten gestern jetzt gespannte Ruhe. Noch halten bewaffnete Indios zwei Dörfer besetzt. Militär patrouilliert in der Bergregion und kontrolliert wieder vier Orte. Bei einem Angriff gestern auf einer Kaserne bei San Cristobal de las Casas wurden 24 Rebellen und 6 Soldaten getötet. Eine bisher fast völlig unbekannte Guerillagruppe, Emiliano Zapata, benannt nach einem Freiheitskämpfer der mexikanischen Revolution, hatte in den ersten Minuten des neuen Jahres Rathäuser in 6 Städten besetzt und Polizeistationen angegriffen. In diesen Unruhen wurde Mexiko jäh aus seinen schönen Träumen gerissen, mit Beginn des neuen Jahres zur weltgrößten Freihandelszone zu gehören. Die indianische Urbevölkerung erwartet durch das NAFTA-Abkommen mit USA und Kanada nur noch größere Benachteiligung für sich. Für die unter Hunger, Armut und Unterdrückung leidende Indienbevölkerung bedeutet NAFTA das Todesurteil, sagte ein Sprecher der Aufständischen. Der Regierung in Mexiko-Stadt werfen sie Völkermord an den Indios vor. Mexiko hat mit etwa 12 Millionen Indios in 56 verschiedenen Volksgruppen die größte Urbevölkerung Lateinamerikas. Hier in Chiapas, im ärmsten Bundesstaat des Landes, leben die meisten Indios in Mexiko. Hier stellen sie 3/4 der Bevölkerung. Sie sprechen ihre eigenen Sprachen. Gegen ihre trostlose Situation protestierten sie schon mehrfach friedlich, weil sie ausgebeutet und von ihrem Land vertrieben werden. Denn das Sagen haben die Reichen und die seit 60 Jahren allein herrschende Regierungspartei. Der Aufstand ist eine Anklage gegen Armut und Unterdrückung. So gar nicht so schlecht der Bericht, meiner Meinung nach. Der damals wirklich Tacheles geredet hat. Ja, ich würde jetzt eine kleine Einführung geben von maximal einer halben Stunde, damit noch genug Zeit für Fragen und Diskussionen ist. Ich würde so die Grundlagen, einige von euch kennen auch schon den Aufstand der Zapatistas, ich erkenne einige Gesichter durchaus wieder, aber vielleicht kommen wir damit so ein bisschen auf ein Level, damit wir halt hinterher uns gut unterhalten können. Also es ist nicht zu vergessen, es war... Es wurde gerade im Tagesschaubericht gesagt, eine nahezu unbekannte Gruppe. Also als am 1. Januar 1994 der Aufstand der Zapatistas, der EZLN, also wörtlich übersetzt Zapatistische Armee zur nationalen Befreiung, benannt nach Emiliano Zapata, einem Guerillaführer aus den 1910er Jahren, der maßgeblich zum Sturz der damaligen Diktatur beigetragen hat. Die haben sich 10 Jahre im Untergrund im Geheimen vorbereitet. Mehrere tausend Leute, im Endeffekt weit über 10.000, haben dann den Aufstand gemacht. Und sie hatten halt die üblichen, in Anführungsstrichen, Protestmethoden schon seit Jahrzehnten ausprobiert. Also richtig lange, auch über 1.000 Kilometer lange Protestmärsche bis in die Hauptstadt, um für ihre Rechte einzutreten. All das hat nicht gefruchtet. Oft wurden Führungspersönlichkeiten exekutiert. Das ist auch ein Grund dafür, dass die Zapatistas sich vermummen bis heute, aber es ist auch ein starkes Symbol, also ein kollektives Symbol, weil hinter dieser Vermummung sind alle gleich und der Egoismus oder der Individualismus tritt zugunsten eines kollektiven Interesses halt zurück. Und dann gibt es auch durchaus kulturelle Aspekte oder Spielarten in Mexiko mit der Maske. Es gibt halt den Lucha Libre, was in Nordamerika unter Wrestling bekannt ist oder so. Und es gibt halt auch durchaus so eine rebellische Art, mit der Maske zu kokettieren, sagen wir es mal so. Aber es gab auf jeden Fall einen großen Knall in Chiapas, weil es tatsächlich eine Armee gab, die von unten links organisiert worden ist. Und die Zapatistas bezeichnen sich auch nicht als Guerilla, weil sie machen keine Hinterhalte, sie entführen keine Leute, sie bauen keine Drogen an, sondern sie sagen, wir halten uns an die Genfer Konvention und wir bilden unsere jungen Männer und Frauen an der Waffe aus, weil die Regierung die Verfassung nicht einhält und weil die Verfassung auch uns nicht ausreicht, weil sie halt immer wieder Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen reproduziert. Aber das ist nicht wegzureden. Trotzdem war es ganz wichtig, dass unglaublich viele Menschen in Mexiko und weltweit protestiert haben, sodass es zum Waffenstillstand kam nach 12 Tagen. Also der Kriegs- Part sozusagen der zapatistischen Erhebung ist eigentlich nur knapp 2 Wochen lang. Seitdem bauen die Zapatistas mit zivil und politischen Mitteln halt ihre Alternativen auf und organisieren ihre Proteste. Aber sie haben ihre Waffen nie abgegeben, bis heute nicht. Und sie sagen auch, wir geben sie nicht ab. Aber sie haben sie, wie gesagt, seit Mitte Januar 1994 nicht in Operationen eingesetzt. Der Staat hat mit massiver Repression reagiert. Chiapas ist bis heute einer der am meisten militarisierten Bundesstaaten. Er war zwischendurch der am stärksten militarisierte Bundesstaat. Die Zahlen finde ich immer wieder unglaublich. In Chiapas lebt 4% der Bevölkerung von Mexiko. Mexiko ist riesig, fast 6-mal so groß flächenmäßig wie die Bundesrepublik, die heutige. Es leben ungefähr 120 Millionen Menschen dort. In Chiapas leben 4% und über Jahrzehnte war 25% der mexikanischen Armee um die zapatistischen Gebiete gruppiert. So viel Angst gab es vor der demokratischen Erhebung dort. Und die Menschenrechtsberichte sind eindeutig. Also der EZLN als zapatistische Armee wird also quasi keine nennenswerte Menschenrechtsverletzung vorgeworfen. Ganz im Gegenteil ist die Vorwurfslage gegenüber den bewaffneten Banden der Großgrundbesitzer, die Guardias Blancas heißen, also Weiße Garden oder auch Pistoleros oder auch Paramilitärs und beziehungsweise den staatlichen Sicherheitskräften. Und da gibt es noch unglaublich viele Sachen zu klären bis heute. Es gibt ganz viel Vertreibung. Chiapas vielleicht mal, um eine Idee zu haben. Chiapas ist ein bisschen größer als Bayern, also ne, und damit größer als mehrere mittelamerikanische Staaten. Das ist schon also wirklich ein relevantes Gebiet. Und in der östlichen Hälfte des Bundesstaates haben die Zapatistas bis heute einen starken Einfluss. Die Zapatistas haben sich erhoben für ganz zentrale Forderungen, die völlig einleuchtend sind. Sie haben das auch in ihren Kommuniqués von Anfang an in eine sehr verständliche Sprache gekleidet. Das fanden auch viele Beobachterinnen und Beobachter in Mexiko und in aller Welt sehr erfreulich, weil viele politische Erklärungen von radikalen linken Gruppen waren oft total verklausuliert und in einer hochakademischen Spezialsprache im Duktus des Maoismus, des Marxismus, Leninismus und sonst welcher Ismen formuliert. Und die Zapatistas haben die Leute nicht so gequält, sondern sie haben sich halt relativ klar ausgerückt und gesagt, wir kämpfen für Arbeit, Land, Unterkunft, Nahrung, Gesundheit, Bildung, Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden, Information und Kultur und haben das natürlich auch noch weiter ausgeführt, aber auf einer Sprache, die halt verständlich ist, was auch damit zu tun hat, dass innerhalb der zapatistischen Organisation diverse Sprachgruppen vertreten sind. Und das sind auch jetzt keine Dialekte vom Spanisch, sondern es sind wirklich eigene Sprachen. Und es sind Sprachen mit teilweise komplett anderen Konzepten, also das Tojolabal zum Beispiel, was im Südosten von Chiapas gesprochen wird, kennt gar keine Objekte in der Grammatik. Und das macht natürlich ganz viel mit Sprache, das macht ganz viel mit der Sicht auf die Welt, Sicht auf gesellschaftliche Verhältnisse. Und das ist eine historische Leistung, dass, also ich habe auch meine Abschlussarbeit jahrelang, also nach jahrelanger Recherche meine Abschlussarbeit dazu geschrieben, und es ist eine historische Leistung der Zapatistas, dass sie halt einfach unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Sprachgruppen, auch durchaus unterschiedliche politische Strömungen zusammengebracht haben. Das ist eine wahnsinnig wichtige Leistung undogmatischer, radikaler Realpolitik, würde ich das mal nennen. Es gibt durchaus Parallelen zu den heutigen aktuelleren Entwicklung innerhalb der kurdischen Linken. Ja, also, und die haben übrigens auch Kontakte, beziehen sich positiv aufeinander. Ja, früher nicht, in den 90ern nicht. Da war das Modell der PKK noch sehr anders. Und jetzt gibt es viele Bücher, wo sich positiv auf Frauenrechte, auf Anarchismus und auch auf die zapatistische Bewegung bezogen wird. Und um das vielleicht so ideengeschichtlich jetzt ganz grob, so holzschnittartig zusammenzubringen, also das Besondere an der zapatistischen Bewegung ist, dass sie nicht sagt, wir haben das fertige Buch, das alle studieren müssen und einhalten müssen als Regelwerk und dann wird die Menschheit glückselig. Ne, deswegen halt die Beschreibung undogmatisch, sondern sie sagen, wir gehen fragend voran, preguntando caminamos. Und sie sagen, wir bilden unsere Theorie immer aus unserer Praxis und wir dürfen Fehler machen und wir müssen unsere Schritte überprüfen. Sie sagen auch gleichzeitig, vamos al paso del más lento, wir gehen den Schritt der Langsamsten oder der Langsamsten, um halt diese Verwerfungen, die halt bei autoritär orthodoxen linken Bewegungen aufgetaucht sind, zu vermeiden. Also sie sagen wirklich, wir wollen das basisdemokratisch machen, auch wenn es vielleicht nicht so schnell geht, auch wenn es vielleicht nicht so effizient ist, aber wir wollen wirklich demokratisch sein, wir wollen weder die UdSSR, weder Venezuela, weder Kuba kopieren, sondern wir wollen unser eigenes Modell machen und vor allen Dingen wollen wir unserer Basis gehorchen. Und das große Prinzip, das kommt gleich auch nochmal, ist das Mandar obedeciendo. Ich überspringe diese zahlreichen Initiativen. Es sind Riesentreffen, die Zapatistas und Riesenmobilisierungen, die Zapatistas gemacht haben. Also ihr findet ganz viel in der Literatur da auf dem Büchertisch, falls euch das detaillierter interessiert. Also das große Prinzip der Zapatistas ist, sie sagen, wir wollen eine autonome Struktur und Autonomie heißt, dass Leute, die eine Funktion haben, einfach nur das umsetzen, was die Basis will. Das heißt, um Bürgermeister oder Bürgermeisterin in einem zapatistischen Dorf zu werden, ist es überhaupt nicht nötig, Wahlkampf zu machen, sondern es ist eher so, dass in einer Vollversammlung, wenn wir jetzt hier sitzen würden, dass gesagt wird, du hast noch ein bisschen Zeit, du hast noch nicht so viele Kinder oder ne, man kennt sich, es ist übersichtlich und dann wird gesagt, mach du doch den Job. Warum nicht? Also es ist halt und es gibt dieses Mandat wird immer den Menschen, die eine Funktion haben, nur geliehen. Das heißt, egal ob jetzt eine Person Bürgermeister im Dorf ist oder Präsidentin von einer Kaffeekooperative, die Stimme ist immer nur geliehen. Das heißt, jede Woche kann eine Vollversammlung gemacht werden und es kann gesagt werden, ey, du hast es nicht so gut gemacht, möchtest es anders machen oder möchtest dein Amt lieber abgeben? Und das muss man sich mal echt auf der Zunge zergehen lassen, wenn man das mit dem hiesigen politischen System vergleicht. Und das leben Hunderttausende Zapatistas im Alltag. Ja? Also das muss man wirklich mal kurz sacken lassen. So. Das heißt halt, Korruption und Vetternwirtschaft ist einfach wesentlich unwahrscheinlicher. Und eine Karriere machen ist damit auch nicht wirklich möglich, weil wenn du für die Allgemeinheit arbeitest, das kennen ja einige von euch, die sich engagieren in Gruppen und Zentren, da kann man jetzt auch keine Reichtümer anhäufen, sondern es geht wirklich um einen Dienst an der Allgemeinheit. So, und dieses Prinzip nennen die Zapatistas Mandat obedeciendo, also Gehorchen des Befehls. Das ist sehr sperrig im Deutschen zu übersetzen, aber es ist einfach die wörtliche Übersetzung. Und sie haben, ich komme jetzt gerade wieder aus Mexiko, ich bin vor gut einer Woche wiedergekommen, war in 4 von 5 zapatistischen Einflussgebieten und ich soll sagen auf Veranstaltungen, dass es den Compañeros und Compañeras sehr gut geht, dass sie sehr frohen Mutes sind, dass es natürlich viele Probleme gibt, aber dass sie wirklich viele Erfolge oder Etappenerfolge sehen in ihrem Widerstand. Also ihr müsst euch vorstellen, die Leute haben in einer quasi Sklaverei gelebt. Also es gab, also von Arbeitsrechten ist überhaupt nicht zu reden. Ganz viele mussten auf Kaffeefinkas schuften. Viele haben früher nur Bons gekriegt, um bei dem Laden des Großgrundbesitzers einkaufen zu können, der völlig überteuerte Preise gefordert hat, der die Männer am Wochenende mit Hardcore-Schnaps abgefüllt hat, bis sie irgendwie so besoffen waren, dass sie nach Hause gegangen sind und ihre Familie zusammengeschlagen haben. Also nicht jetzt Bierchen, sondern wirklich so dicke Plastikflaschen, 2-3 Liter übelster Zuckerrohrschnaps in der Regel. Es gab überhaupt keine Möglichkeit für die Frauen an Bildung zu partizipieren. Es gab einen unglaublichen Rassismus auch seitens der staatlichen Lehrer und Lehrerinnen. Es gab keine medizinische Versorgung. Es sind bis vor 1994, vor dem Aufstand, sind 15.000 Menschen jährlich an heilbaren Krankheiten gestorben in Chiapas. Das muss ich mir vorstellen, in Bayern sterben 15.000 Leute jährlich, weil einfach keine Gesundheitsversorgung geliefert wird. Und dagegen setzen die Zapatistas halt ihr absolutes Nein zum aktuellen mexikanischen Staat und sagen, wir arbeiten nicht zusammen, wir bauen parallele Strukturen auf, autonome Strukturen. Und jetzt ist es so, dass auch Untersuchungen von der UNAM aus Mexiko-Stadt wirklich bestätigen, es geht den Dörfern, die zapatistisch organisiert sind, die autonom organisiert sind, besser als den Regierungsdörfern. Obwohl die Regierung sich seit über 20 Jahren, seit 22 Jahren genötigt fühlt, Geld rauszuschießen, damit nicht die Bewegung noch größer wird, damit nicht noch mehr Leute in die zapatistische Bewegung eintreten. Ja, aber es ist absolut erstaunlich, wie beratungsresistent irgendwie und korrupt die Regierung ist, weil sie konditioniert die Gelder. Ne? Also sie sagt, überlässt es halt nicht den Dörfern selber zu entscheiden, was machen wir damit, sondern sie spaltet die Dörfer. Sie sagt, wenn du Zapatist bist, kriegst du kein Geld. Aber wenn du zu uns kommst und aufhörst, Zapatist zu sein, dann kriegst du Geld. Und das führt oft dazu, dass, wie gesagt, die Männer sich am 1. oder 15. des Monats dann ihr Geld abholen, das direkt vertrinken und überhaupt nichts mehr machen. So, mir hat ein Taxifahrer jetzt erzählt, der super Ahnung hatte, Ende 50 war der. Der kommt aus der Selva, richtig aus dem Regenwald, kennt diverse Regionen von Chiapas, ist mitnichten Zapatist, aber er hat gesagt, die Analyse von Zapatistas stimmt, weil durch diese sogenannten Hilfsprogramme von der Regierung gehen die Leute halt ihr Geld abholen und gehen überhaupt nicht mehr, also hören auf, ihre Tätigkeit als kleinbäuerliche Selbstversorger und Versorgerin durchzuführen. Und das führt zu einer... Und dann wird denen halt von der Regierung gesagt, ja, wenn du nächste Mal auch das Geld kriegen willst, dann vertreib deine Nachbarn, die Zapatistas sind. Also so wird die Bevölkerung gegeneinander aufgestachelt werden die Konflikte von oben orchestriert. Genau, hier sehen wir den Bundesstaat, grenzt an Guatemala. Es gibt 5 Verwaltungszonen, die werden Caracoles genannt, Schneckenmuschel heißt das. Das ist aus der Maya-Tradition. Und insgesamt gibt es über 1000 Dörfer und die sind halt in diesen 5 Zonen, wo diese Sterne sind, halt organisiert. Das ist, wichtig ist zu sagen, das ist nicht ein komplettes zapatistisches Gebiet, sondern da gibt es viele Gemeinden, die sind gespalten. Also die Hälfte sind Zapatistas, die Hälfte nehmen halt das Geld von der Regierung und wählen halt auch die politischen Parteien. Und die Zapatistas halten sich aus Wahlen und allen staatlichen Abläufen komplett raus. Also, und so eine de facto Stärke ist auch selten auf der Welt. Dass in einer friedlichen Koexistenz sozusagen möglich ist, wir nehmen gar nichts, solange der Staat gegen uns Krieg und Aufstandsbekämpfung betreibt. Und die Selbstverwaltung funktioniert aufgrund von unbezahlter Gemeinschaftsarbeit. Also alle Ämter, die Leute haben, sind nicht bezahlt. Sie werden zum Beispiel, wenn sie, wie die Leute hier links im Bild, wenn sie im Rat der guten Regierung arbeiten, also sie nennen das Rat der guten Junta de Buen Gobierno in Abgrenzung zum Mal Gobierno, zur schlechten offiziellen Regierung, dann müssen sie natürlich ihr Dorf verlassen und in der Regel, also die meisten arbeiten auf dem Land. Und im Idealfall bearbeitet dann jemand aus dem Heimatdorf das eigene Feld weiter, während die Leute die Verwaltungstätigkeit machen. Und dort, wo der Verwaltungssitz ist, sorgt die lokale Bevölkerung dafür, dass sie eine schöne Hütte hingestellt kriegen, dass sie genug Mais bekommen, dass sie genug Bohnen bekommen, dass sie genug Kaffee bekommen und dass sie halt eine Versorgung haben. Also sie bekommen halt Kost und Logis, aber es ist halt ganz, das finde ich total spannend, ein ganz großer Teil der Arbeit ist nicht monetarisiert, sondern ist halt, wird halt abgegolten durch Sachleistungen oder durch Unterstützung. Das ist mal so die Struktur von einem von diesen 5 Zonen. Also es schließen sich ganz viele Dörfer, Pueblos, zusammen zu autonomen Landkreisen und diese Landkreise bilden dann einen Rat der guten Regierung. Und das ist auch ein Novum in der militanten Linken in Lateinamerika und ich glaube sogar weltweit, dass die EZLN als bewaffnete politisch-militärische Organisation wirklich zur Seite getreten ist und unglaublich viele Kompetenzen 2003 abgegeben hat an ihre zivile Basisstruktur. Und das ist auch diese Mandate sind alle nur geliehen. Das heißt, jederzeit kann jede Person abgesetzt werden. Und ich habe das auch selber schon erlebt. Also ein ganz hoch angesehener Presidente Municipal, der halt so einem Landkreis vorgestanden hat, der auch 94 sich seine, wie sagt man, Lorbeeren im Aufstand verdient hatte, der hat sich halt ein Auto schenken lassen von der staatlichen Stromkommission. Eine Woche später war er seinen Job los, weil er halt bei den Leuten dann als korrupt galt. So, ne? Man lässt sich nicht vom Staat ein Auto schenken. Ich glaube auch nicht, dass das immer flächendeckend ist und auch die Compañeros und Compañeras sagen uns immer, ja, wir können ja im Moment nicht nach Europa reisen und selber über unsere Bewegung erzählen, macht ihr das ruhig, aber erzählt nicht, dass bei uns alles perfekt läuft. So, ne? Also wir wollen nicht, dass alle denken, wir wollen nicht idealisiert werden. Das ist ganz wichtig, also das haben wir uns wörtlich so gesagt, aber ich finde es schon erstaunlich, weil im System dieser direkten Demokratie, dieser geliehenen Stimme, da lässt sich einfach unglaublich viel Korruption auch verhindern. Ne? Im europäischen Modell wäre es am ehesten so ein Rätemodell. Genau, das sind diese Prinzipien, die jeglichen Leuten, die nennen sich auch Autoridades, also Autoritäten, stößt uns natürlich irgendwie auf. Aber es sind Leute, die wirklich von ihrer Basis ernannt wurden und um Jobs zu erledigen und sie sollen halt diese Prinzipien einhalten. Ne? Dienen, anstatt sich zu bedienen, repräsentieren, anstatt unbefugt zu vertreten, aufbauen, anstatt zu zerstören, gehorchen, anstatt zu befehlen, vorschlagen, anstatt aufzuzwingen, überzeugen, anstatt zu besiegen und heruntergehen zur Basis, anstatt nach oben zu streben. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass die Bewegung der Zapatistas, obwohl sie zu 98% aus unterschiedlichen indigenen Bevölkerungsgruppen besteht, keine indigenistische Bewegung ist und sagt, wir Indigenas sind weiter, wir sind zum Beispiel die ökologische Avantgarde, wie es witzigerweise oder traurigerweise manche weiße Forscher und Forscherinnen dann irgendwie sich zurechtschreiben in ihren Aufsätzen, sondern sie sagen, wir sind Teil der Menschheit und wir wünschen uns eine Welt, und das ist der Slogan oben, un mundo donde quepan muchos mundos, wir wünschen uns eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Und auch das ist natürlich ein ganz radikaler Bruch mit orthodoxen linken Bewegungen, die nach einer Wahrheit suchen. Und das ist zum Beispiel eins von diesen Caracoles, also von diesem Ort, wo sich meistens sichtbar vielleicht 50 Personen aufhalten, von diesem Ort aus, mit ganz bescheidenen Häusern werden zehntausende Menschen selbst verwaltet. Und die Leute kommen selber aus den Dörfern Und ach so, das habe ich vergessen, was auch vielleicht noch interessant ist, bei diesem System der Räten der guten Regierung, das war dieses Organigramm da, das sind in der Regel 3 Teams. Und Team A kommt sonntags dann in dieses Karakoll und bekommt einen Bericht von dem Team, was vorher da war. Ja, was ist gelaufen, welche Probleme gibt es, was läuft gut, was läuft schlecht und so weiter. Dann geht das Team, was davor da war, wieder nach Hause aufs Feld oder wo auch immer hin. Und dann arbeiten die 1 bis 2 Wochen. Und dann kommt Team B, sie machen wieder diese Übergabe. Und dann kommt Team C und dann wieder Team A. Also das heißt, es rotiert und wenn alles gut läuft, dürfen oder möchten oder können alle 3 Jahre lang diese Ämter ausfüllen. Aber es sind im Prinzip zwischen 30 und 40 Leuten, die dann 3 Jahre lang die Selbstverwaltung auf dieser Ebene machen. Und darunter gibt es halt noch die Landkreise und da sind es halt Hunderte. Und darunter gibt es die Dörfer und da gibt es halt Tausende. Und es wird halt immer versucht, möglichst alle Probleme an der Basis zu lösen. Zum Beispiel Rechtsprechung. Wenn die zapatistischen Frauen haben es geschafft, alle Drogen und Alkoholkonsum in ihrer Bewegung zu verbieten. Wenn dann zum Beispiel ein junger Mann, total betrunken, wiederkommt aus der Stadt, dann wird das erstmal auf Dorfebene geregelt. So. Und nur wenn er das wiederholt macht, geht es auf die Ebene der Landkreise oder sogar auf die Ebene der Karakolles, der Zone. So, das ist dann schon wirklich ernst. Aber ja, also es ist wirklich eine komplette Logik von unten nach oben zu gehen. Und das ist so erfolgreich und das hat zu so einer starken Deeskalation der Gewalt auch geführt, dass ganz viele Nicht-Zapatistas mittlerweile zu den Zapatistas kommen und sich einen Schiedsspruch abholen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also, das ist in Deutschland nicht vorstellbar, aber als würde jemand ins AZ kommen, ja, ins autonome Zentrum und sagen, ey, so, wir haben hier voll das krasse Problem, also da geht es ja auch wirklich oft um Gewalt und weiß ich nicht. Und ich vertraue aber den Bullen nicht, sagt ihr doch mal, was ihr meint. Und dann kommen die Leute schick, ne, mit Hemd und weiß ich nicht, und Auto und gekämpft und das ist ein richtiges Event und dann wird das akzeptiert. Dann wird ein Dokument ausgefüllt und dann wird das akzeptiert. Für Scheiden auch. Ja, genau. Auch Familienstreitigkeiten, alles. Ja. Alle Rechtsangelegenheiten. Ja, und weil die Justiz in Mexiko ist so korrupt, also so korrupt ist es in Deutschland wirklich nicht, meiner Meinung nach, echt nicht. Hier gibt es noch Reste von Rechtsstaat, auch wenn man das stark kritisieren kann, aber es ist wirklich eine andere Nummer als in Mexiko, weil du kannst als Drogenmensch einfach weitermachen im Knast. Hast halt sogar eine Art Lebensversicherung und kannst trotzdem deine Frechheiten, deine Boshaftigkeiten weitermachen aus dem Knast raus. Und das geht in dem Justizsystem nicht, weil du kannst dich nicht freikaufen. Ne? Weil wenn du für schuldig erachtet wirst, musst du Dienst an der Allgemeinheit leisten. Also es gibt überhaupt kein System vom lange Einknasten. Es gibt eigentlich fast nur so eine Art Ausnüchterungszelle, wo die Leute dann 1-2 Tage, dann, wenn sie wirklich total durchdrehen, mal nur festgehalten werden, damit sie wieder runterkommen. Aber eigentlich geht es darum, dann zum Beispiel eine schlechte Straße zu reparieren oder einen Dorfplatz zu säubern oder ein Gebäude anzupinseln oder wenn es um Raub geht, halt das Geraubte wieder zu ersetzen. Also es ist ein ganz anderes System. Es ist halt ganz stark auf Wiedergutmachung und weniger auf Abstrafen und Wegsperren ausgerichtet. Aber eine Gesellschaft von mehreren hunderttausend Leuten ohne Sanktionen zu organisieren, ist den Zapatistas auch nie in den Sinn gekommen. Also da können wir schön in unseren autonomen Studierzimmern sitzen und sagen, alle Knäste sind scheiße, aber ich möchte uns mal sehen, wenn wir hunderttausende Leute hier selbst verwalten würden. So, ne? Also manchmal müssen Leute einfach runterkommen und Ne, das ist auch ein Diskussionsbedarf, so, aber es ist halt wesentlich weniger brutal, wesentlich weniger korrupt, wesentlich weniger kriminalitätsfördernd als der mexikanische Knast. Genau, und hier sieht man auch nochmal die zentralen Slogan. Sie befinden sich auf zapatistischem Territorium. Hier befiehlt die Bevölkerung und die Regierung gehorcht. Das steht da. Ja, und das Bild habe ich reingenommen, weil immer noch wichtig ist, das hatte ich aber auch schon gesagt, dass die Zapatistas ihre Waffen nicht abgegeben haben und dass sie halt immer noch da sind, um ihre Basis zu schützen. Die autonome Rechtsprechung, das hatte ich gerade schon vorweggenommen. Das ist auch echt interessant, wie viele junge Menschen an dieser Selbstverwaltung teilhaben. Das ist wirklich ein wesentlich breiterer Querschnitt in allen Bereichen, Bildung, Gesundheit, Rechtsprechung, Verwaltung, als bei uns, weil wir werden ja doch schon von älteren Leuten regiert, wozu ich jetzt auch schon langsam gehöre. Nein, aber das ist wirklich erstaunlich, also dass den Leuten wirklich der Raum gegeben wird. Schön ist auch das mit den Medienkollektiven, die es gibt bei den Zapatistas. Sie haben mehrere freie Radios, sie haben auch mehrere Jahre international produziert. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Es gibt noch so ein Archiv von Radiosendungen auf Spanisch, die total hörenswert sind mit Radionovelas, also sowas, was Telenovelas sind, mit harten revolutionären Statements, aber auch mit Grüßen und Liebesliedern, also ein bunter Mix. Und ich weiß noch, als das alles anfing mit dem Aufstand, mit der Solidaritätsbewegung auch, da war es oft so, dass Leute aus Mexiko-Stadt, aus den mexikanischen Großstädten und aus dem Ausland die Zapatistas interviewt haben. Und das hat sich ziemlich gedreht. Also das ist erfreulicherweise so, dass es mittlerweile viele Medienkollektive auch von den Zapatistas selber gibt. Und auch die Frauen einen großen Anteil dran. Und dann kriegst du mal ein Mikro hingehalten. Ne? Und habt ihr auch eine militante Organisierung bei euch, die gegen die scheiß Bonzen kämpft? Und wie läuft das denn bei euch? Und so? Und warum bist du überhaupt hier? Und was interessiert euch? Und was macht ihr denn so? Also das hat sich sehr, sehr stark ausdifferenziert und ist sehr erfreulich, finde ich. Und der Gesundheitssektor hat sich auch, also es läuft ganz viel über Präventivmedizin. Das ist echt erstaunlich, wie viele Krankheiten dadurch verhindert werden können. Es gibt freiwillige Ärzte und Ärztinnen, meistens Angehende, die dann ihren Sozialdienst wochen- oder monatsweise bei den Zapatistas machen und dann komplexe Eingriffe durchführen, wie Chirurgie. Eine richtig funktionierende Chirurgie gibt es noch nicht von zapatistischer Seite. Auf so einem ganz ausdifferenzierten, komplexen Niveau. Die ganz schweren Fälle werden dann schon noch an staatliche oder private Hospitäler weitergeleitet, aber zum Beispiel die Kindersterblichkeit und die Müttersterblichkeit ist um über 90% gesunken durch die Ausbildung. Und es gibt in allen Dörfern gibt es sogenannte Promotoren und Promotorinnen, die Bildung, Gesundheit, Agrarökologie fördern und echt im Alltag in die Gemeinden reintragen. Das war total beeindruckend, das auch dieses Jahr noch zu sehen, und ich kann das wirklich bezeugen. Also das ist der Hammer. Und ganz wichtig ist auch, das sind die Compañeras aus La Garucha, von der Klinik Comandante Ramona, so heißt die. Die ist für sexuelle und reproduktive Gesundheit. Gruselig. In Mexiko und in vielen anderen Ländern der Welt, vor allen Dingen dort, wo es indigene Bevölkerungsgruppen gibt, gibt es immer noch viele, viele, viele Fälle von nicht abgesprochener Sterilisierung, also von Zwangssterilisierung. Das ist kein offizielles Gesetz der Staaten, aber viele weiße Ärzte machen das, weil sie denken, wenn diese Aborigines oder diese Indios sich vermehren, dann haben wir hier nur Aufstände und Elend. und mit einer absolut männlich weißen, eurozentristischen, technikgläubigen Scheißvision begehen sie diese schweren, äußerst schweren Menschenrechtsverletzungen. Und das möchten die Leute dort überhaupt nicht. Und haben sich halt organisiert und eine eigene Klinik gegründet, die halt die Frauen wirklich würdigt. Sie haben ganz viel gelernt von traditionellen Heilerinnen, haben sie uns erzählt im Interview. Und auch da ist es so ähnlich wie bei der Rechtsprechung, dass ganz viele Nicht-Zapatistas auch in diese Klinik kommen, weil sie Angst haben, dass wenn sie ihr Kind in einem staatlichen Hospital kriegen, hinterher keine Kinder mehr bekommen können oder dass ihnen sonst was dort passiert. Und sowieso werden sie total rassistisch behandelt, weil sie nicht fließend Spanisch sprechen. Also das sind wirklich Bedürfnisse, Bildung, Gesundheit, Agrarökologie, Rechtsprechung etc., die das Wichtigste sind für die Leute, um ein einigermaßen würdiges Leben führen zu können. Und das ist wirklich ganz harte Arbeit, aber auch eine ziemliche Erfolgsstory, muss man echt sagen. Ja, die Bildung war früher auch sehr krass. Also es wurde, die Lehrer sind meistens nur 2 oder 3 Tage überhaupt gekommen in die Dörfer, wenn überhaupt, haben die Kids irgendwie zusammengeschissen, zieh dich vernünftig an, so, zieh nicht deine indigenen Sandalen an, sondern irgendwie Turnschuhe und hör auf, Zozil, Zeltal, Chol, Mam, Kaktikel, Tuchelabal zu reden, sondern red mal Spanisch. Irgendwie, dann wirst du auch was. Und die Zapatistas haben gesagt, nee, wir brauchen eine ganz andere Bildung und unterrichten in der Regel zweisprachig, also die jeweils lokale indigene Sprache plus Spanisch, weil das Spanisch schon sehr nützlich ist natürlich auch. Die meisten können auch 3 Sprachen. Also die können auch die indigene Sprache aus der angrenzenden Region, so einigermaßen. Und das ist halt auch gendermäßig mal wieder total relevant, weil in den Regierungsschulen bis heute die Frauen kaum Spanisch können. Auch sehr wenig nur überhaupt in Schulen gelassen werden. Und das ist wirklich deutlich besser bei den Zapatistas, muss man schon sagen. Und wenn wir uns das jetzt so angucken, könnten wir in Versuchung kommen, zu sagen, ja, die lernen ja, schreiben ja jetzt ihre eigenen Schulbücher und ist das nicht problematisch mit unserem Demokratiemodell? Aber die kommen aus einer Geschichte von unglaublich langer Ausbeutung und die sagen, wir bestimmen jetzt erstmal unsere Lehrinhalte selber. Und das machen sie wirklich mit den Eltern und mit den Großeltern. Und dann wird halt gesagt, was sollen die lernen? So. Und es wird auch versucht, so eine Wertschätzung des Wissens der Alten irgendwie zu gewährleisten. Aber es sind alles Versuche. Es gibt auch viele Schulen, die sind einfach ein Baum. Also, weil es kein Gebäude gibt. Ne? Also das ist nicht so ein ideales Modell, das sagen die Kompass auch selber. Aber es gibt halt auch viele Schulen, die gut funktionieren, die gut eingerichtet sind und ja, überhaupt die Möglichkeit öffnen. Und das ist ein Riesenthema, die Bildung. Also viele Promotorinnen und Promotoren sagen, wir sind keine Lehrer. So, wir erarbeiten zusammen was. Also ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch Paulo Freire oder solche Ansätze, so, ne, dass das Lernen halt nicht den Kopf vollstopfen sein soll, sondern irgendwie ein kollektiver, gemeinschaftlicher Prozess, wo Leute dran wachsen. Und es gibt auch kein einheitliches, zentrales Bildungsbuch für die Zapatistas, das ist regional unterschiedlich, aber es ist wirklich was anderes als dieses Lernen, damit du auf dem Markt funktionierst. So, das möchten sie überhaupt nicht. Sondern sie sagen eigentlich Lernen, damit du lernst, eine Rebellin oder ein Rebell zu sein. Und ich denke mir mal, dass hier in Deutschland, wenn sich einige die Texte durchlesen würden, wird das vielleicht so rüberkommen, als wäre es eine Art Indoktrinierung, aber ich finde das absolut hinterfragenswert, weil wir werden auch total indoktriniert und seitdem diese Bologna-Reform ist, werden wir noch mehr fachverblödet, als es zu meiner Zeit schon war. Und du guckst ja nicht mehr nach rechts, links, oben, unten, sondern du musst Bulimie lernen für deine nächste Scheißklausur damit du irgendwie später nützlich bist für die Maschine. So, ne? Und, also, und da sagen die Zapatistas, nö, machen wir nicht mit, so, haben wir keine Lust zu. Und wir lehren unsere Inhalte, die unsere Eltern und Großeltern wollen. Also sind da ganz, ganz selbstbewusst auch. Genau, und es gibt auch schon ein paar Dutzend weiterführende Schulen, was früher absolut undenkbar war. Und bei all den Fortschritten, die die Zapatistas für ihre Leute haben, müsst ihr auch immer im Kopf haben, die Regierung sieht sich total unter Druck gesetzt. Und damit nicht mehr Leute in die Bewegung eintreten, verbessert sie auch so ein bisschen zumindest die Kondition. Ne? Also das heißt, viele Nicht-Zapatistas profitieren auch vom Aufstand der Zapatistas. Ich muss mal einmal auf die Uhr gucken, damit es nicht zu lang wird. Ja, ein bisschen darf ich noch. Es gibt zum Beispiel auch, wenn wir beim Lernen bleiben, eine ganz tolle interdisziplinäre Uni, eine kleine Uni am Rande von San Cristobal. San Cristobal ist eine der größten Städte in Chiapas. 200.000 Menschen wohnen dort. Und dort gibt es halt eine absolut pro-zapatistische Schule auf mehreren Hektar. Dort wird Philosophie, Gitarre spielen, Nähen, Computerkurse, Schusterei, Autos schrauben, ne, also, und diverse andere geisteswissenschaftliche, naturwissenschaftliche, Mathe, höhere Mathematik gelehrt. Und es ist umsonst, es ist gratis für die Kids, die dorthin gehen. Und die einzige Verpflichtung, die sie eingehen müssen, ist, dass sie mit diesem Wissen nicht in die Großstädte gehen oder ins Ausland migrieren, sondern dass sie dieses Wissen zurück in ihre Gemeinden bringen, um dort die Prozesse der Autonomie zu fördern. Also, weil es ist ja ein Riesenproblem, der sogenannte Brain Drain, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass oft auch ja, schwächere, ökonomisch sogenannte schwächere Länder ihre eigenen Eliten ausbilden mit eigenen Investitionen und die Leute dann in die globalen Metropolen migrieren und dort halt Mehrwert generieren. Und also das ist jetzt nur die ökonomistische Analyse. Ne? Es geht ja auch, also da wird ja auch Philosophie gelehrt, da wird ja auch Antikapitalismus, da wird Gendergerechtigkeit gelehrt, Antirassismus. Und es ist halt ein Riesenthema in Mexiko, dass viele Leute weggehen und es gibt wirklich Dörfer, da leben nur noch Greise und Babys und so. Ne? Also das hat natürlich auch mit der Gewaltsituation zu tun, aber auch mit dem verheerenden Freihandelsabkommen NAFTA und sowas. Ne? Und dagegen setzen die Zapatistas und sympathisierende Gruppen sagen, ey, komm, lass uns doch hier was Cooles aufbauen. So. Ne? Lass uns zusammen lernen, lass uns hier ein lebenswertes Leben vor Ort aufbauen und das ist auch mitnichten irgendwie ein Reiseverbot oder so, sondern es geht halt nur darum, zu sagen, ey, setzt das Wissen, was wir hier euch möglich machen, bitte vor Ort ein. Genau, es gibt viele, viele, viele Workshops. Das war total beeindruckend. In Oventic, in einem Hauptversammlungsort von diesen 5 großen Zentren, da kamen ein paar hundert Leute und wir durften daran teilnehmen an einem Seminar, wo die Leute sich Wirkstoffe von Heilpflanzen gezeigt haben. Das war richtig so eine Börse, Austausch von Saatgut. Die haben eine tolle Wandzeitung gemacht. Da ist wichtig zu wissen, dass eine Menge Leute, die heute Zapatistas früher halt auf Kaffeefinkers geschuftet haben, und das ist eine mündliche Weitergabekultur, und wenn dann 2 Generationen durchgehend auf der Kaffeefinker arbeiten, dann geht das Wissen irgendwann verloren über diese Heilpflanzen. Und deswegen gibt es jetzt eine große Anstrengung, das sich wieder, also das zu sichern und das anzueignen. Da haben Leute zig Tagesmärsche hinter sich, nur um ihr Kraut dahinzustellen und zu sagen, hey, das ist gut für Salmonellen oder ne, als Beispiel. Ja, und der Kampf der Frauen innerhalb und außerhalb der Bewegung ist sehr relevant und wird auch sehr respektiert. Und es gab ein ganz spannendes Treffen zum Jahreswechsel 2007-2008. Da waren auf Einladung der Zapatistin über 3000, hauptsächlich Frauen, aber es durften auch Männer kommen aus 30 bis 40 Ländern, aber die Männer durften nur zuhören, Klo putzen, Kinder aufpassen, Feuerholz holen und Essen machen. Und zumindest für diese paar Tage wurde das strengstens eingehalten. Und dieses Foto finde ich so lustig, dass ein internationaler Beobachter, der dann doch da durch das Fenster geguckt hat. Aber es war, also zuhören und zuschauen war erlaubt, aber das war vollkommen unvorstellbar vor diesem Treffen, dass sowas jemals passieren würde. Es hat eine ganz große Symbolträchtigkeit und ist auch ein riesen spannendes Thema, weil der Kampf der Zapatistinnen auf dem Land innerhalb ihrer Bewegung ist ein anderer als viele urbane feministische Kämpfe. So, und da gab es durchaus auch Reibereien, aber spätestens bei diesem Treffen gab es auch ganz viel Kommunikation und Zusammenkommen und Respekt. So, ne? Aber es sind unglaublich unterschiedliche Realitäten, weil auf dem Land war es so und ist es teilweise auch noch so, dass also bei den Zapatistas ist es verboten, aber es war so, dass junge Frauen in der Regel sowieso sich ihren Ehemann nicht aussuchen konnten. Und dann hat sich meistens noch der lokale Großgrundbesitzer das sogenannte Recht der ersten Nacht angemaßt, was nichts anderes heißt, als dass vor der Hochzeit die junge Frau dann von dem Großgrundbesitzer missbraucht oder vergewaltigt wurde. Deswegen haben viele Zapatistinnen gesagt, wir müssen die Waffen nehmen. Dann gab es, ne, also ich mache das jetzt auch wieder sehr holzschnittartig, aber es wurde halt, es kam aus urbaner feministischer Perspektive, kam dann ja mit den Waffen, damit reproduziert ihr doch das Patriarchat. So, ne? Also es gab heiße Diskussionen. Aber die sind zusammengekommen in den vielen Jahren, diese Diskussion, weil einfach auch die Diversität anerkannt wurde und die Unterschiedlichkeit der, ja, der Situationen und Lebensbedingungen. Und eigentlich kann man schon sprechen, Happy End, und waren auch Personen, die sich weder als Mann oder Frau klassifizieren auf diesem Treffen, und unter großem Beifall haben die dann gesprochen, und das war, ich durfte halt auch zuhören und da sein. Ja. Und das war wirklich absolut beeindruckend. Also. Ja, und im Alltag ist natürlich ein großes Problem, was ich übrigens auch gerne zur Diskussion stellen möchte. Für die hiesige Linke, die Ökonomie. Ne? Also wir sind ja nicht ganz schlecht hier, was so ein bisschen Kultur angeht, was so Bildung angeht. Aber ich finde in Deutschland und also besonders in Deutschland, wir sind, was die Ökonomie angeht, sowas von dermaßen irrelevant, also finde ich schon fast deprimierend. Und es gibt halt da bei den Zapatistas und bei vielen anderen linken Bewegungen in anderen Ländern ein viel stärkeres Bewusstsein, Genossenschaften oder solidarisch-ökonomische Strukturen aufzubauen. In den letzten Jahren kommt einiges so. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht zu böse sein, aber es ist schon, ich muss mich immer noch wieder an Deutschland gewöhnen. Also wenn man da jetzt gerade herkommt und fast alles läuft in Kooperativen und ja, also nehmt das bitte nicht böse oder als Angriff. Aber ich finde, wir müssen hier echt anders wirtschaften, also, und wir müssen, die Häuser müssen den Leuten gehören, die drin wohnen, und ja, und es muss ein anderes Verhältnis zwischen Produzierenden und Konsumierenden geben. Und es gibt ja Ansätze hier, aber da ist es halt spannend. Es gibt Taxikooperativen, Transportkooperativen, Backkooperativen, Schuhkooperativen, Druckereien, Kollektivläden. Und die sind unglaublich günstig. Also, und die kaufen auch Coca-Cola oder Plastiknudeln, aber in einem dermaßen geringen Ausmaß als die übliche mexikanische Bevölkerung. So, ne? Aber natürlich sind die Leute nicht weggebeamt und natürlich wollen sie auch mal ein kühles Getränk zu sich nehmen und natürlich brauchen sie auch ein Auto und so. Ne? Und es gab mal auf einer großen Versammlung, als so ein oberkluger, weiß ich nicht, wie ich den nennen soll, aus Europa gesagt, das ist ja voll der Widerspruch, dass die Zapatistas Coca-Cola trinken. Und dann hat halt einer nur gesagt, ja, wie bist denn du hergekommen? Also sie sagen halt, wir sind nicht der neue Mensch. So, bitte projiziert nicht Sachen, die ihr gerne möchtet, in uns rein. So, und sie sagen halt, wir versuchen einiges so, aber wir behaupten gar nicht, dass bei uns alles... Wir beanspruchen das gar nicht, dass wir alles richtig machen. Und dann, also ich fand das extrem nervig, dass da den Leuten vorgeworfen wurde, du trinkst aber Coca-Cola. Also, naja, das ist meine persönliche Meinung, das war jetzt nicht besonders wissenschaftlich. Genau, es gibt auch Frauenprojekte, was total wichtig ist, weil sie damit unabhängiger werden von ihren Ehemännern und auch echt eigene Räume haben. Das ist auch echt... Und es gibt aktuelle Texte und Interviews mit den Zapatistas, wo sie ganz klar sagen, die Projekte, die am besten funktionieren, sind die von den Frauen. Das ist auch ein hartes Brot für viele Männer dort, aber so ist es. Ne? Aber natürlich, das ist halt ein zapatistischer Schreibwarenladen. Und natürlich pressen die nicht selber Papierhefte, sondern natürlich kaufen die ganz normale Papierhefte, aber sie kaufen sie halt in Masse, damit sie halt möglichst günstig sind für ihre Leute. Genau. Viele Frauen arbeiten auch in Kunsthandwerkkooperativen und der Kaffee ist auch ein wichtiger Bereich. Kaffee hat natürlich auch nochmal eine ganz starke historische Aufladung, weil wirklich die Leute extrem ausgebeutet wurden und jetzt ihre eigenen Genossenschaften haben. Und da hatte ich die letzten 3 Jahre, also war ich mit der Dorit von Aroma Zapatista, von dem Kaffeekollektiv, da liegen auch Flyer, war ich immer auf Besuch bei den drei kaffeeproduzierenden Kooperativen von den Zapatistas. Und das ist total spannend. Ne? Also die erzählen halt von ihren Eltern und Großeltern, die übelst ausgebeutet wurden. Wenn sie zu alt waren, wurden die teilweise an Bäume gebunden, damit die da sterben, damit der Großgrundbesitzer die nicht mehr versorgen muss. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da für Sachen passiert sind. Das ist nie aufgetaucht in staatlichen Dokumenten und so. Ne? Und das sind jetzt sozusagen die Nachkommen von denen, haben halt diese Genossenschaften aufgebaut und auch so ist das eine verdammte Chinga, also das ist eine mega krasse Arbeit, diesen Kaffee. Also ich finde den immer noch viel zu billig, ehrlich gesagt. Ich habe das mal versucht da, es ist unglaublich, durch diese Berge mit diesen Gewichten und stundenlang in der Sonne, im Regen, im Nebel diese Kaffeekirschen zu pflücken. Also das ist eine Wahnsinnsarbeit. Also, aber es ist wirklich ein rebellischer Kaffee, auf den die sehr stolz sind, weil sie halt sagen, das ist unser Produkt und wir verkaufen es auch nur an solidarische linke Leute. So, ne? Also die hier das in Europa importieren oder in den USA oder so, das sind halt alles auch organisierte linke Strukturen. Und im Moment gibt es halt ein großes Problem, weil es gibt eine Krankheit, die heißt La Roya. Auf Deutsch ist das Kaffeerost. Die hat halt unglaublich viele Parzellen von den Zapatistas angegriffen. Da gehen die zuerst die Blätter kaputt und hinterher stirbt halt die ganze Pflanze. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Pilz, der hat in Südamerika angefangen und ist dann über die letzten Jahre so hochgewandert nach Nordamerika. Aber dieses Jahr gibt es einigermaßen gute Nachrichten. Also es gibt eine Verbesserung, weil letztes Jahr zum Beispiel konnte eine komplette Region, wo 5000 Leute von Kaffee leben oder so, konnte überhaupt nichts exportieren, weil die nichts ernten konnten. alle Pflanzen sind vertrocknet, gestorben. Und dieses Jahr können alle Regionen wieder exportieren. Und das betrifft insgesamt, würde ich mal sagen, bestimmt 15.000 Personen, die wichtige Einkünfte erwirtschaften. Und sie haben das geschafft, weil sie sich geschult haben, weil sie über Promotorinnen und Promotoren der Agrarökologie halt Workshops gemacht haben und Wirkstoffe ökologisch auf die Kaffeepflanzen aufgebracht haben, aufgetragen haben. Und da hat auch eine Spendenkampagne wirklich was gebracht. Also wir haben das über die Tierra de Libertad, die da liegt, die Zeitschrift, gesammelt und abgegeben, und es wurden halt so Sprühgeräte gekauft und es wurden Gläser gekauft, wo halt so Mikroorganismen vervielfältigt wurden, die dann auf die Pflanzen aufgesprüht wurden. Und das hat dazu geführt, dass kein 100%iger Ernteausfall mehr ist, sondern nur noch ein 50%iger Ernteausfall. Und das ist so eine komplexe Arbeit, so ein Kaffeefeld. Ich war echt baff. Ich habe das jetzt 3 Jahre lang hintereinander, jeweils 3 Wochen gelernt. Und ich ziehe echt meinen Hut. Also, also das ist richtig harte Arbeit. Einfach meine Impression. Ja, hier sind also, gut, es geht jetzt zu sehr ins Detail mit dem Kaffee. Es gibt halt 3 zapatistische Genossenschaften. Ein Riesenproblem ist auch eine Wirtschaftsreform in Mexiko, die nämlich jetzt will, dass wirklich jeder Kleinkrams per Quittung abgerechnet wird. Und das wird von der Bevölkerung nur als absoluter Hohn empfunden, weil sie weiß, dass die gesamte politische Klasse in Mexiko dermaßen korrupt und kriminell ist. Das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Das schreibt ja selbst die Süddeutsche. Also es ist absolut erwiesen. Und jetzt werden halt die Leute mit ganz geringen Einkünften dazu gedrängt, alles abzurechnen, alles online abzurechnen mit dem Wirtschaftsministerium. Und es wird fast nicht angewendet, aber bevorzugt gegen linke NGOs und bevorzugt gegen linke Genossenschaften. Also das Wirtschaftsgesetz, was eigentlich gegen die bösen Menschenhändler, Drogenkriminellen gedacht ist, wird hauptsächlich als Instrumentarium gegen linke Opposition eingesetzt. Das ist wirklich ein Problem. Und wir sind da auch an der Recherche dran und werden das auch demnächst mal in der ILA oder in der Tierra de Libertad veröffentlichen. Die machen wirklich vielen guten Organisationen das Leben schwer. Ja, und ich kann nur sagen, also ich war schon 14 Mal in Chiapas und habe dort insgesamt 6,5 Jahre gelebt, aber dieser Besuch war sehr interessant, also interessant ist das sowieso immer, aber es war interessant, weil mittlerweile seit 1994 quasi schon eine komplett neue Generation aufgewachsen ist innerhalb dieser Strukturen. Und ja, die Kompas sind gut drauf, also die haben Oberwasser, also es ist nicht alles gut, es ist überhaupt nicht sinnvoll, sozusagen die Aufmerksamkeit wegzulassen oder das Buch zuzuschlagen, und da geht alles klar, vor allen Dingen, weil Deutschland und die EU und nicht immer nur die bösen Gringos, sondern echt auch noch asiatische Länder ein großes Interesse an der Region haben. Also geostrategisch, ökonomisch. Also weil Selva Lacandona, dort wo ein Teil der zapatistischen Hochburgen ist, da hat halt eine unglaubliche Biodiversität, sogenannte grüne Gold des 21. Jahrhunderts. Und das ist halt einfach, da warten die auch mal 20, 30 Jahre, aber die wollen an diese Biodiversität ran, ne? Für neue Medikamente, für neue Agrarsorten, für Kosmetika, für alles Mögliche, ne? Für hippe Ernährungsprojekte, Produkte und so weiter, ne? Außerdem gibt es eine wahnsinnige Vielfalt an Edelmetallen, an Uran in der Region. Es gibt ganz viel Wasser und es sollen mehrere Dutzend Staudämme in Chiapas gebaut werden, um Energie zu fördern. Das heißt also, es gibt keinen Grund zur Entwarnung, aber als Fazit dieser Reise kann ich wirklich sagen, also wurde uns so mitgegeben, ja, wir haben gerade Oberwasser. Uns geht's ganz gut. Vielen Dank, da würde ich erstmal schließen.